said, maybe. Ja krass, du bist voll witzig, mich verzaubert jeder Satz, auch wenn er immer nur um dich geht. Doch unsere Gemeinsamkeiten sind heftig, wir sind fast beide gleich. Und wenn du sagst, wie sehr du mich liebst, dann macht es mich weich. Du bist loyal zu mir und hast jeden, der nicht unserer Meinung ist. Und im Bett wirst du zur Bitch, doch zum Glück bist du nur meine Bitch. Du bist so schön wie keine andere und sagst in jedem zweiten Satz, wie deine Ex-Partner dich verarscht haben und wie blöd sie dich behandelten. Oh nein, alle haben dich betrogen und verarscht, denn du warst die Unschuld in Person an jedem Tag. Und Fremdgehen ist für dich ja fast das Schlimmste auf der Welt. Ja stimmt, weil's dir gefällt. Du bist leider eine Schlampe, guck mich nicht so an. Baby, sag nicht, du wärst treu und dabei lutschst du jeden Schwanz. Du bist einfach eine Schlampe und leider nicht mehr. Doch zum Glück weißt du es selbst, jetzt kennst du Mutter deinen Wert. Du bist leider eine Schlampe. Immer gewartet hab, meine Seelenverwandte, hab jeden Bezug zu der Welt verloren. Doch du an meiner Seite sagst, nicht schlimm, ja, wir schaffen das. Doch spielst gleichzeitig fünf anderen Typen dasselbe vor. Ich könnte sagen, dass ich dich hasse. Alle Männer sagen, sie wollen dich boxen, weil alle sich fragen, wie viel fucking Liter Samen passt in deine Furze rein. Legst zu viel Wert auf die Filter, verschickst von deinem Booty gerne mal Bilder. Und wenn sie dir einen Vorteil verschaffen, wickelst du Männer mit deinem guten Herz um den Finger. Alle haben dich betrogen und verarscht, denn du warst die Unschuld in Person an jedem Tag. Und Fremdgehen ist für dich ja fast das Schlimmste auf der Welt. Ja stimmt, weil's dir gefällt. Du bist leider eine Schlampe, guck mich nicht so an. Baby, sag nicht, du wärst treu und dabei lutschst du jeden Schwanz. Du bist einfach eine Schlampe und leider nicht mehr. Doch zum Glück weißt du es selbst, jetzt kennst du Mutte deinen Wert. Du bist leider eine Schlampe. Einfach eine Schlampe, guck mich nicht so an. Baby, sag nicht, du wärst treu und dabei lutschst du jeden Schwanz. Du bist einfach eine Schlampe und leider nicht mehr. Doch zum Glück weißt du es selbst, jetzt kennst du Mutte deinen Wert. Du bist leider eine Schlampe.